Dann würden wir jetzt in die Diskussion einsteigen. Einerseits ist wichtig für die Diskussion, dass ihr alle ein bisschen auf euer Redeverhalten achtet, also nicht zu raumgreifend, nicht monologisieren und außerdem respektvoll miteinander natürlich. Genau. Dann dürft ihr einfach Fragen stellen oder Thesen in den Raum werfen. Du hast vorhin gesagt, dass sich Geschlechterrollen verstärken in ökonomischen Krisen, aber warum? Ich habe da keine Begründung. Warum? Oder eine Erklärung? Warum ist das wohl so? Also ich habe es halt auch nur aus dieser aktuellen Beobachtung, wie die Walter die nachzeichnet, dass sie ja eben meint, dass es halt alles irgendwie gerade auf etwas wackeligen Füßen steht, also wie es ja eben so ökonomisch weitergeht mit der Welt, dass es daraufhin sich das so krass festzurrt, diese weibliche Sozialisation, die eben hauptsächlich über Konsumprodukte läuft. Und wenn man sich jetzt fragen würde, warum das so ist, auf der individuellen Ebene könnte man es vielleicht so erklären, dass es halt so wirklich so zu den Grundidentitätskategorien des Individuums oder des Subjekts gehört, ob es eben, dass es männlich und weiblich ist. Es ist eine von diesen nahezu unangreifbaren, unwandelbaren Tatsachen, auf die halt zurückgegriffen werden kann, die sich halt lockern kann, wenn andere attraktive Identitätsangebote zur Verfügung stehen, eben Erfolg in irgendwelchen anderen Bereichen, dass diese Kategorie dann weniger wichtig wird, aber dass es eben etwas ist, worauf man immer zurückgreifen kann. So. Also, vielleicht sowas. Ja, ich würde das, glaube ich, auch noch ökonomisch und also ökonomisch-kulturell begründen dazu, oder? Also dass diese Identitäten sind natürlich einmal so eine Insel der Sicherheit, auf die man sich zurückziehen kann, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass die diese männlichen und weiblichen Rollenzuschreibungen, wie du ja schon seit Treffen gesagt hast, sich ja auch sehr stark ergänzen, insofern, dass es dann so ein Ausgleich gibt, so da, wo den Typen die Empathie fehlt, wo die Frau die mit rein und auf diese Art und Weise könnte es eben dann auch diese Verstärkung dieser Sphären in Krisenzeiten, in Unsicherheitszeiten eine Folge der dieser Unsicherheit, man versucht sich halt wieder auf diese Identitäten zurückzuziehen und also eben auch auf ökonomischer Ebene. Um sich dann wieder zurückzubesinnen auf die Leute, die einem leiden, also die einem helfen, auch wirtschaftlich helfen können, wie der Typ dann eben. Genau. Wurde das vielleicht als überlege ich gerade, vielleicht gar nicht so sehr haltbar ist, dass es halt dass so Krisensituationen immer zu einer Verstärkung von Rollensituationen führen. Also ein Gegenbeispiel, um mal gegen mich selber zu argumentieren, wäre so die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als ja Frauen so quasi erstmal so versucht haben, den Wiederaufbau und die Wirtschaft zu leisten, was sie auch gemacht haben, weil halt viele Männer tot waren oder in Kriegsgefangenschaft oder verwundet dann vielleicht auch, als sie wieder kamen. Und dass es dann erst so in den 50er Jahren sich wieder festigt, also es ist auch in der Wohlstandszeit, als dann eben die Arbeitskraft der Frauen auf dem Arbeitsmarkt gar nicht mehr so gebraucht war und eben, dass es dann halt wieder so alte, viel klarer patriarchale Verhältnisse sich festigten. Vielleicht ist es gar nicht so eindeutig, fällt mir gerade so auf. Aber ich glaube, dass das Schlüsselwort da vielleicht Konkurrenz ist. Also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser Phase gab es quasi jetzt, wenn man nach Geschlechtern geht, einfach den Platz, dass Frauen sich auch einbringen und in die Gesellschaft mit aufbauen. Und kannst du lauter reden, ich höre dich kaum. Ich meinte auch nur, dass du das Mikro? Konkurrenzding ist. Also das quasi jetzt, gerade in so einer Phase dann wieder, wenn eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht, dass dann eben so eine Rückbesinnung auf so alte Rollenbilder dann passiert, weil einfach viel arbeitslose männliche Arbeitskraft quasi verfügbar ist, dass man dann deswegen auch wieder im Markt getrennt hat. Also wenn man jetzt in der Bewegung vom Kapitalismus sagt, könnte es einfach sein. Ja. ich denke auch, dass man so eine Krise während oder nach der Zweiten Weltkrieg irgendwie nochmal anders sehen muss. Da war es auch eine ökonomische Notwendigkeit, dass Frauen mit anpacken mussten und aus ihrer klassischen Rolle raus. Aber sobald das nicht mehr nötig war, wurden sie halt wieder zurückgedrängt aus diesen Bereichen. Und wenn das dann jetzt die Krise war, ist eine andere Frage. Aber also da haben Frauen eher notgedrungen halt Rollen eingenommen, weil keine Männer da waren. Empirisch würde ich das aber bestätigen, auf jeden Fall die These, also weil ich schreibe halt auch gerade darüber, aber es ist halt Psychologie, ne? Da werden keine Erklärungen gemacht, aber nur von der empirischen Seite her würde ich das bestätigen, dass eben in Krisenzeiten dann immer eine Verfestigung der Identität ist. Es ist halt immer, ja, also von Gruppenidentitäten. Das ist schon mal eine Sache, die mehr bestätigt worden ist. Wäre halt die Frage, bei Nationalismus ist es ja relativ stark bestätigt. Also es ist halt die Frage, warum es eben genau bei Geschlechtsidentitäten auch so ist. Die Sache, die zu untersuchen wäre. Genau. Andere Fragen? Ja. Bitte. Im Moment der Trend gesellschaftlich auch ein bisschen, sagen wir mal, man kann es mal runterwärts, dass in größeren Einrichtungen, Instituten, Betrieben, AGs und so weiter, eine Pflichtquote im Management für Frauen eingerichtet wurde. Ist das möglicherweise eine Ausbildung von Patriarchat neuerlichen, was damit vielleicht eine, ich sag mal, deutsche Ausrede zu, ja gut, wir haben ja eine Chefin und so weiter. Ich habe einige solche Einrichtungen im Blick, wo das, sagen wir mal, so in der Weise genutzt wird. Die andere Seite ist, wenn die entsprechende Dame dann die Gelegenheit hat, müsste sie dann ja eigentlich nutzen. Das wäre so ein Schnittpunkt, wo man die Frage stellen kann, täte sie es, hätte sie es ja umgesetzt. Was hätte sie denn umgesetzt? Das Patriarchat zu entwurzeln. Das denke ich ja, dass es nicht möglich ist. Also wenn, gerade wenn Frauen in Machtpositionen gelangen, sind sie ja selber dann die Ausführenden und die Herrschenden innerhalb des patriarchalen Systems mit bestimmten konflikthaften Zugeständnissen, also in diesem Widerspruch, dass sie es als Frau sind. Aber es hat ja entspricht es, glaube ich, auch dem Interesse nicht, gerade einer Frau, die alles daran gesetzt hat, jetzt im mittleren Management Fuß zu ergreifen, jetzt irgendwie sich für die Rechte der Frauen einzusetzen. Also das heißt, es würde ja eher zeigen, dass sie Bock hat, eben sich in dieser Machtposition zu befinden und da mitzuspielen in diesem ganzen großen Spiel und ja, also nicht irgendwie, dass sie da irgendwelche gesellschaftskritischen Absichten hätte, dann würde sie da, glaube ich, nicht landen, weil das ja schon, glaube ich, sämtliche Kraft kostet, sich da zu etablieren, besonders als Frau. Also so, dass diese Person das nur entsprechend ihre Vorstellung wahrzunehmen hätte, also umzusetzen, sich nicht zwangsläufig in die Richtung das Patriarchat dort zu untermauern oder etablieren, sondern möglicherweise in der Fragestellung der Gleichgewichtung der Verhältnisse. Aber das war so ein bisschen mein Anliegen, das Patriarchat halt nicht, gerade nicht als so ein, also so als ein Verhältnis zu beschreiben, das sich so eins zu eins auf Männer und Frauen zurück führen lässt. Also gerade wenn sie Managerin ist und ja über Angestellte befindet oder Unternehmensberatung macht oder was weiß ich, dann ist sie ja gerade an den Schalthebeln der Macht und ganz groß dabei, diese patriarchalen Kategorien zu reproduzieren. dann kommt sie ja da in diesem Posten nicht raus. Also sie kann halt sicherlich so Akte begehen, sich mit der Putzfrau solidarisch zu erklären, wenn die scheiße bezahlt wird. Aber in ihrer Position als Managerin kann sie nicht irgendwie das System geschlechterblind machen oder so. Also gerade das funktioniert ja nicht, weil es ja eben patriarchale Kategorien sind und sie das eben nur als Frau ausführt. Systemisch ist es dann noch nicht geändert. Systemisch heißt, ja, es ist am Prinzip nicht geändert, würde ich sagen. Ja. Genau. Also das wäre ja mit dem kapitalistischen System, das eben Basis sozusagen, das ganze System, oder? Aber gibt es in der Geschichte, gibt es da Systeme, die nicht in Geografie geordnet waren? Also mich würde es auch interessieren, wie das in dem Kastensystem ist. Wie das da ist, ob das da auch so eine Kastendifferenzierung zwischen Männern und Frauen gibt oder gab, oder wenn es zum Beispiel Revolutionen gibt, wenn eine ganze Klasse oder soziale Schicht oder Also über das indische Kastensystem weiß ich tatsächlich sehr wenig Bescheid. Ich weiß nicht, ob da jemand anders auskunftsfähig ist. Also da wird mir jetzt nur ganz assoziativ und durch keinerlei Wissen unterfüttert einfallen, dass es ja wahrscheinlich durch diese rigide Kastentrennung, die ja das ganze Leben bestimmt, aus der man nie reinkommt, tatsächlich vielleicht die Kaste ein mindestens ebenso starkes strukturelles Merkmal ist wie das Geschlecht. Dass es tatsächlich eben viel größerer Unterschied ist, ob man irgendwie einer von den Unberührbaren ist und da zufällig ein Mann oder drei Kasten weiter höher eine Frau, dass dieses Mann und Frau sein da vielleicht noch geringfügig eine kleine Rolle spielt. Also ist der Frage, ob es Gesellschaftsformationen gab, die nicht patriarchal sind, ist immer so ja ein bisschen schwierig. Also es gibt da ja auch oder gibt es ja schon seit im 19. Jahrhundert immer wieder Theoretiker, wie dieser Bachofen heißt er, glaube ich, oder auch Türke oder die Gerda Lerner hat da auch ein sehr interessantes Buch geschrieben, Die Entstehung des Patriarchats, wo halt geguckt wird, was es da an Überresten gibt. Also alle bekannte Geschichtsschreibung ist eben patriarchal, soweit wir das beurteilen können, in irgendeiner Weise. Und also einige statuieren da halt so eine ältere, matriarchale Gesellschaftsform, die es halt früher gegeben hätte, wo ich mir nicht immer so richtig sicher bin, wie ich das bewerten soll. Also da ist ja auch mega viel Projektion dabei, also gerade so in diesen feministischen Versuchen der Rekonstruktion da von irgendwelchen Muttergottheiten und alles und friedlich, weil die Frauen regieren die Welt. Und ja, aber es bleibt ziemlich schwer zu sagen, ob es da was anderes gegeben hat. Ach ja, du hattest ja noch was Drittes gesagt. Was war das, wenn Leute sich zusammenschließen und verbünden, ob dann Geschlecht als wichtige Kategorie zurücktritt gegenüber diesem... Ja, oder halt stimmt. Und dann könnte man das auch versuchen, so mit der Französischen Revolution zum Beispiel zu parallelisieren. Also es ist ja oft schon in so revolutionären historischen Momenten eben so das Einigende dann tatsächlich Leute und Volksmassen zusammengeschweißt hat und der Zug der Frauen nach Versailles und so eine Geschichte und alles sind zusammen auf die Straße, Seite an Seite. Aber man hat es ja doch immer relativ schnell gehabt. Das ist ja auch jetzt in Ägypten, was man da immer für furchtbare Geschichten hört, dass ja dann auch gerade auf die fortschrittlichen Kräfte, die ja dann, oder was hat man, also die sich letztendlich durchsetzen, oder die dann eben die gesellschaftliche Macht erringen, halt, dass es das dann mega schnell umschlägt und halt krass frauenfeindlich wird. Das Ding, es gibt immer wieder so Sachen, wo Frauen dabei sind und tatsächlich auch als Trägerin der revolutionären Idee anerkannt werden, aber dass das bisher immer recht schnell umgeschlagen ist. Also letztendlich war es bei den 68erinnen ja genauso, die ja auch davon getragen waren, jetzt irgendwie die Gesellschaft verändern zu wollen und Schluss mit der Nazi-Vergangenheit und so weiter. Und letztlich war das ja dann die Geburtsstunde der zweiten Frauenbewegung, als sie erkannten, dass sie halt von den von ihren Genossen da total wenig anerkannt worden, dass sie irgendwie Flyer schreiben sollten, dass sie als Objekte in neuen und experimentellen Beziehungsformen zur Verfügung standen. Also das ist eben dann, dass der revolutionäre Umschwung sich darin zeigte, dass man halt nicht mehr mit einer Frau sich monogam verband, sondern halt eben mit allen Erreichbaren rumgevögelt hat und sich dabei furchtbar revolutionär dünkte. Und die Wiederteufel. Ja, und letztendlich ist das ja, das steht ja für sich selber, dass es halt Quatsch ist und zu Lasten der Frauen geht. Und also mir fällt jetzt kein positives Beispiel ein, wo das so dauerhaft erfolgreich gewesen wäre und wo es da gelungen wäre, sich aus patriarchalen Strukturen zu befreien. Also egal wie fortschrittlich die Bewegung an sich vielleicht war in diesem historischen Moment. Zumal, also ich denke, die Frage bezüglich der Französischen Revolution als Beispiel, nur weil die Bewegung von allen getragen wird, bedeutet das ja nicht, dass sie auch die Gleichberechtigung irgendwie fordert. Also da stand dann vielleicht so die untere Schicht gegen die oberen, aber trotzdem war sie ja, also auch in der Forderung der Menschen- und Bürgerrechte, das waren ja immer noch nur Rechte für Männer. Also von daher, die interne Differenzierung bleibt ja erhalten, auch in der revolutionären Bewegung. Wo ich denke, dass es sich nicht immer so auseinanderhalten lässt, die Olympe de Gouges. Ja, genau, de Gouges. Die hat jetzt, glaube ich, schon auch die Gleichberechtigung der Frau gefordert. Ja. Also ich denke schon, dass da die entsprechend progressive Geister gab, aber die sind ja, hatten ja schnell keinen Kopf mehr. Dazu, Olympe de Gouges wurde da aber auch von den Revolutionären kontinuiert, also. Ja. Ja, what is it? Ich meine, das ist ja auch unter den revoltierenden Frauen wahrscheinlich die Vorstellung eines besseren Lebens gab, das eben nicht mehr so patriarchal verfasst wäre. Es gab ja auch, glaube ich, diese Formulierung der dritten Standes, wie halt dann Frauen sich dann auch bezeichnet haben dafür, wie es ihnen halt ging. Also das, was ja irgendwie zeigt, dass so eine Kritik irgendwie da war unter einigen, aber die anscheinend so nicht alle Revolutionäre ergriffen hat. Ich würde halt auch eher kritisch sehen, ob das in der Geschichte schon gab, dass dann wirklich dieser Zusammenschluss zu irgendeinem Thema dann auch irgendwie Geschlechterunterschiede aufgehoben hätte. Also ich würde sagen, es ist ja ein Problem, mit der auch heute irgendwie linke Politik kämpft. Oder gerade arabischer Frühling gibt es ganz drastische Berichte von Sexismus, Aufenthaltsplatz und sexuellen Übergriffen. Also ich finde da vielleicht auch Menschen, die auch so eine Idee teilen, aber es ist ganz schwer, das wirklich fest in der politischen Bewegung zu verankern. Und genau, also Französische Revolution. Ich würde auch eher ganz klar sagen, da gab es dann auch die Geister, die sich da auch angeschlossen haben, weil sie auch für die Gleichberechtigung der Frau waren, aber das war nicht konsensfähig. Ja. Ich frage mich nach dem Punkt, was ich mit dieser Theorie anfangen kann. Ich denke, wenn mit dem Patriarchat mit Kapitalismus gleichgesetzt wird und wenn Frauen, die irgendeine Machtposition ergreifen, dann wieder als vermännlicht bezeichnet werden, dann was können wir denn machen? Also da steht die Theorie fast zu dem alten Gedanken der Linken um, wenn die Revolution da ist, dann wird die Frauenfrage sich selbst lösen. So. Also das hat mir so einen Anklang gegeben. Also ich glaube, dass dieser letzte Punkt, dass der dadurch vermieden wird, dass mir ja schon darum zu tun ist, festzustellen, dass das Patriarchat viel älter ist als der Kapitalismus. Also wenn es uns gelänge, den Kapitalismus abzuschaffen, wäre das Patriarchat noch nicht weg. Also dann, das würde ich halt einwerfen, um halt gegen diese Theorie mit dem Nebenwiderspruch irgendwie vorzugehen, dass die beiden Sachen gleichzusetzen oder das Patriarchat als eine schlimme Erscheinung im Kapitalismus zu präsentieren. Also das versuche ich schon nicht zu tun. Das sind schon zwei verschiedene Sachen, die halt jetzt, aber die eine, also der Kapitalismus hat sich eben historisch aus dem Patriarchat entwickelt, und aber was eben nicht bedeutet, wenn der Kapitalismus weg ist, wäre das Patriarchat auch weg. Und die andere Frage wäre die, was man unmittelbar damit macht. Das ist ja immer das Blöde, wenn man halt so eine Kapitalismuskritik ist, die nicht so aktionistisch orientiert ist, das ist halt erstmal nicht so wahnsinnig befreiend klingt vielleicht. Aber ich würde sagen, was darin wichtig wäre, ist halt so diesen also einen möglichst klaren Blick für Strukturen der Unterdrückung zu behalten und Unterdrückungsverhältnisse benennen zu können, also im Unterschied eben zu anderen gängigen Feminismen, also die ich eben unter Postfeminismus zusammengeführt habe. Also dass man halt auf der Grundlage so einer Patriarchatstheorie halt an so relativ griffigen Aussagen festhalten kann, dass Kopftuch ist patriarchale Unterdrückung, Prostitution ist patriarchale Unterdrückung. Und es gibt halt immer Einzelfälle und das kann immer ein bisschen anders aussehen, aber es sind einfach relativ klare Kategorien, die einem dabei helfen können, politisch Stellung zu beziehen und sich an der richtigen Stelle zu engagieren. Wenn man halt diesen Fokus behält, dass es darum geht, irgendwie Frauen zu ermutigen und zu ermutigen, mündig zu sein und ihr Leben selber zu gestalten und sich dafür halt in allen möglichen Sachen einzusetzen. Also das ist das, was man mit so einer Patriarchatstheorie anfangen kann. Ja, mir fehlt so ein bisschen die Vision, das geht in die gleiche Richtung. Was kann man denn ändern? Dass der Kapitalismus natürlich systemstützend wird, ist klar. Und eine Frau, die im beruflichen Management von Jeans Karriere gemacht hat, wird ja auch nicht im Prinzessin-Kostüm erscheinen, sondern sich ihren schwarzen Porsche für die Tür stellen, System zu bleiben und so weiter zu funktionieren. Nur wie kann es denn visionär gehen, um diesen patriarchalen Anteil abzubauen, der ja kausal ist? Was kann man machen? Ich meine, Helmut Schmidt hat mal gesagt, eine Vision hat so zum Arzt gehen, aber vielleicht gibt es ja einen Ansatz, das geht ja nicht nach dieser Bestandsaufnahme, wenn man geht. Ja, also man kann den patriarchalen Anteil halt nicht so richtig abbauen, abgesehen von ganz konkreten Geschichten. Ob jetzt diese Quotendiskussion eine davon ist, würde ich vielleicht mal dahingestellt lassen. Ja, die Vision ist halt eine ohne Kapitalismus und Ausbeutung. Und die ist so total wie utopisch. Aber an der würde ich halt festhalten. Aber sie führt ja nicht zum System. Der Kapitalismus ist zwar stützt, aber letztlich auch andere gesellschaftliche Systeme patriarchal aufgebaut sind. Ja, na doch. Die Frage ist, geht das genetisch oder das rein anerzogen oder nicht? Nee, das ist ja global ein Problem. Es wäre ja interessant zu sehen, was in Japan mal war, weil das bei dir sehr isoliert waren oder auch keine Reaktionsmodelle, irgendwelche Stämme, die unentdeckte Stämme im Amazonasgebiet oder in Afrika, die sehen ja genauso patriarchal, oder? Ja, das weiß man noch nicht, ob die genauso patriarchal sind, aber es wäre jetzt nicht überraschend. Naja, ich würde es halt eben das Patriarchat als als so eine lange Verhängnisgeschichte sehen, die so bei den Ursprüngen der Zivilisation beginnt und daher schon eben alle Menschen ergreift, ohne deshalb genetisch zu sein. Also es ist ja was anderes, wenn etwas Ergebnis eines langen historischen Prozesses ist, der uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Aber das ist ja dann halt so ein biologistischer Kurzschluss, dass die Auflösung oder Erklärung dafür dann in der menschlichen Genetik sehen zu wollen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Ja, aber meine Vision wird da halt nicht darüber hinausgehen, also darauf zu beharren, dass Herrschaft scheiße ist, dass Ausbeutung scheiße ist und dass und aber gleichzeitig zu betonen, dass das gerade die Grundpfeiler unserer Zivilisation, unserer Kultur sind und dass es illusionär ist, immanent davon wegkommen zu wollen. So. Es ist so ein bisschen negativ. Ja. Das. Ja. Ich auch. Alles gut. Kann man. Also auf die Frage, was tun, würde ich antworten oder versuchen zu antworten, dass man einerseits gucken muss, wo genau ganz direkt noch Leid ist. Leid, also Dinge, die unter denen Menschen leiden, ganz konkrete Dinge, die eventuell, also die abzuschaffen sind, gegen die man ganz direkt vorgeht. Und gleichzeitig braucht man aber eine Kritik, also und zwar die ganze Zeit, also identifizieren, wo diese Dinge, die Leid schaffen, systematisch verankert sind, wo da die Berührungspunkte sind zwischen dem übergeordneten, Sexismus und den Dingen, die uns jeden Tag passieren. Und eben immer klar darauf, also zu gucken, dass man nicht nur sich die ganze Zeit um Kleinigkeiten oder die Dinge, die gerade Leid verursachen, kümmert, sondern eben versucht, auch über das Ganze hinauszudenken und dabei über die über das Konkrete, auf das Allgemeine rauszudenken. Und was das angeht, eben, also wo kommt Geschlecht eigentlich her, ist es jetzt genetisch oder biologisch oder essentialistisch oder sowas gedacht. Ich habe jetzt kein Geheimrezept oder so, aber wenn man darauf verzichtet, auf die Analyse, wo das herkommt, dann kann man relativ gut eigentlich auf einen Punkt kommen, an dem man versucht, Individuen zu sehen und nicht mehr identitär oder nach Geschlechtsidentitäten zu verorten, sondern ihnen den Raum zu geben, als Individuen, als Einzelindividuen anerkannt zu werden. Also natürlich mehr, ohne dass man unter den Tisch fallen lässt, dass die Leute auch sexistisch formiert worden sind, das natürlich die ganze Zeit in eine offene Reflexion zu ziehen. Genau. Da hinten. Okay. Ich würde schon vielleicht nochmal nachvollziehen, auch so eine kommunistische Kritik oder also eine Kritik am Kapitalismus, auch mit der Kritik am Geschlechterkleidungs, also es war ja jetzt auch in dem Vortrag so, dass es halt, also das Kapitalismus und Patriarchat jetzt mal gerade irgendwie so zusammenwirken oder Kapitalismus und das Geschlechterkleidungs auch. Und ich kann es jetzt nicht so gut ausformulieren, aber schon in so einer kommunistischen Kritik irgendwie, also die auf eine Aufhebung des Kapitalismus zielt, würde ich sagen, es muss halt auch der Versuch enthalten werden oder ist auch die Möglichkeit enthalten, halt, dass das Geschlechterverhältnis halt nicht mehr so herrschaftlich organisiert ist. In dem Moment, wo halt die Reproduktion, die gesellschaftliche Reproduktion anders funktioniert, nämlich in einem bewussten Prozess mit der Natur auch, bekommt ja dieses Problem der Naturbeherrschung halt eine ganz andere Dimension. Also das ist nicht weg, aber das ist ja trotzdem dann nicht mehr dieser Bewusstlosigkeit unterworfen. Das heißt nicht, dass es neben wieder Fokus, sondern nur, dass es halt schon dann die Möglichkeit dazu da ist, dass es sich halt anders organisiert und immer auch also als Individuen als Individuen. Also das wäre ja das Ziel des Gegens. Ich war mir gerade nicht sicher, ob in der Frage gerade rausklang, also genau, das ist praktisch gesagt, nur weil wir das kapitalistische Prinzip nicht mehr hätten, wenn ich rausschmeiße, das Patriarchat weg, aber umgekehrt kann man ja schon sagen, dass eigentlich erst dann die Chance besteht, dass man aber auch das versucht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Patriarchat nicht abbaubar ist, sondern dass es halt eine Illusion ist, es im Kapitalismus abzubauen. Hm. Und deswegen gibt es da schon eine Vision, dass man das eben abbauen kann. Und ich finde auch die konkrete feministische Politik, also es gibt schon konkrete Forderungen, dass man halt zumindest nicht aufhören kann, wenn halt 50% der ManagerInnen Frauen sind, sondern dass es halt automatisch sich eigentlich ableiten muss, dass es auch eine feministische Forderung sein muss, keine Ahnung, zum Beispiel das Leistungsprinzip per se zu kritisieren oder halt kapitalistische Prinzipien zu kritisieren und die allgemein, das heißt jetzt durch Reformen oder weiß ich nicht, offen auf die Weltrevolution abzubauen, aber dass das halt eigentlich, also nach der Theorie würde sich das halt direkt als feministische Forderung ableiten, würde ich sagen. Und das ist der Unterschied zu anderen Feministen. Ja, stimme ich dir zu. Ich hätte noch mal eine Frage zum Vortrag. sozusagen dazu anknüpft, also an der Frage des anderen Naturverhältnisses als Grundlage der Verbindung des Patriarchats, aber eigentlich ist es ein Schritt zurück in die Frage, weil du, wenn ich es richtig verfolgt habe, auf der einen Seite sozusagen, also sehr synthetisch, auf der einen Seite Adorno Horkheimer und der Kommunist dann auch Sutter Scholz zuzählen, und auf der anderen Seite Simone de Beauvoir, verwendet hast, um deine Position darzustellen, aber ist ja zumindest von Seiten der kritischen Theorie an dem französischen Existenzialismus explizite Kritik gibt, wegen dessen Subjektverständnis. Also weil, ich würde sagen, Simone de Beauvoir zielt schon auf, sozusagen als Perspektive auf befreite Menschen, das, was sie als Transzendenz bezeichnet, was eigentlich eine Transzendierung ist, während man ja irgendwie eine kritische Theorie vielleicht eher etwas vorfindet, was dann in diesem Begriff der Versöhnung kreist und vielleicht sozusagen in dem, was Simone de Beauvoir als Transzendenz bezeichnen würde, eher ein Problem sieht als eine Lösung. Und wollte ich wissen, ob das jetzt sozusagen für deine Position ein Problem ist und wenn nicht, oder wie, was aus deiner Position sozusagen folgt, welche Perspektive, eine von den beiden oder eine dritte, das bin ich ganz klar geworden. Was dann als Perspektive darauf folgt, würde ich mich dann auf alle Fälle so der Frankfurter Schule anschließen, dass es irgendwie Versöhnung oder irgendwie ein außer Kraft setzen dieses verhängnisvollen Prozesses irgendwie die Lösung wäre und nicht halt eine vollständige Subjektwerdung der Frau, die ja eben auf so eine Vermännlichung hinauslaufen würde. Und also ich teile auch die Kritik daran, dass sie das ja sehr statisch und sehr ahistorisch festlegt. Und ich bediene mich ihrer Beschreibung, weil ich sie einerseits halt sehr, sehr plastisch und sehr anschaulich finde, also wie sie das gerade so lebensweltlich festhält, also was ja Adorno und Horkheimer nicht machen, die ja feministisch nun nicht unbedingt wahnsinnig sensibilisiert sind. Und andererseits, weil es eben so klar ist. Und das ist auch angesichts der Frankfurter Schule manchmal so erfrischend, dass man das ja quasi tabellarisch aufführen kann, wie sie das so sieht. Also dass sie diese Dichotomie halt so, so klar wie statisch festlegt. Und das finde ich sehr gut, um halt in diesen Gedanken vom Subjekt oder was bedeutet es, ein Subjekt und sein Gegenteil zu haben, um da erstmal reinzukommen oder das eben möglichst anschaulich darzulegen. Und dann kommt es mir natürlich auch entgegen, dass sie ja schon einfach so eine Ikone der Frauenbewegung ist und darin auch theoretisch sehr viel bewirkt und angestoßen hat und hier deshalb auch so einen gebührenden Platz in meiner theoretischen Herleitung gebe. Ich frage sozusagen, weil ich durchaus auch, also das verweist dann so ein Stück weit für mich auf die Frage, inwiefern Befreiung eben auch Befreiung von der Natur ist und nicht nur Befreiung hin zu einem persönlichen Verhältnis zur Natur. Und da würde ich zumindest, also ich persönlich glaube ich schon noch irgendwie einen progressiven Anspruch und sehen, sozusagen die das Ausgeliefertsein an die Natur zu reduzieren. Was ich dann noch eher, glaube ich, nicht so normal denken kann. Aber liegt das nicht in diesem Versöhnungsbegriff mit drin, dass es auch quasi Leben mit der Natur und der eigenen Natürlichkeit wäre, das aber nicht herrschaftlich verfasst wäre, was ja schon so ein Erhalten der Natur, also sei es jetzt durch Ernährung und Medizin, als auch wir denken mal drüber nach, bevor wir den Regenwald abholzen, wäre. Also das ist eine sehr ganz kurze Frage. Persönlich finde ich, hat das vom Begriff ja zumindest ja auch immer so einen Anspruch von so sein lassen, akzeptieren, nicht unterordnen. Aber das wäre ja, glaube ich, gerade nicht so eine kommunistische Vision, wie Katja sie eben beschrieben hat, oder wie sie auch Adorno Horkheimer unterstellen würde, dass sie ja irgendwie schon sich ihrer selbstbewusste menschliche Gemeinschaft oder Assoziation hat, oder meinetwegen auch Gesellschaft, wenn man es nennen mag, die halt irgendwie bewusst entscheidet und darüber nachdenkt, wie sie in der Welt oder in der Natur, die ihr zur Verfügung steht und auch mit sich selber und ihrer Körperlichkeit irgendwie leben kann, dass man das eben schon vernunftgemäß organisiert, also darin ja schon das Subjekt und seine Autonomievorstellung hochhält, indem man ja sagt, wir können so und so damit umgehen, aber es gibt vielleicht auch Dinge, auf die wir verzichten können, halt zum Beispiel ja, was weiß ich, den Regenwald abholzen, weil es da sinnvollere Methoden gibt. Also halt nicht mehr in dieser brachialen, zerstörerischen Logik einfach alles auffressen, unterjochen und vernichten muss, was einem da in die Quere kommt und sich immer weiter ausdehnen muss. Also ich denke schon, dass sich das in so einem mit so einem Versöhnungsbegriff denken lässt. Nur eben ohne die Logik von Herrschaft und Ausbeutung ist vielleicht tatsächlich ein ganz schön vager und widersprüchlicher Gedanke. Also viel weiter kann ich auch nicht verteidigen als so jetzt. Ja, ich glaube, dann könnten wir die Diskussion hier beenden. Wir würden jetzt noch was trinken gehen. Mhm. Ja, also wir würden noch was trinken gehen. Und da können dann Menschen auch noch mit. Und naja, dann können die Einzelnen entscheiden, wie weit sie noch weiter diskutieren möchten oder auch nicht mehr. Wir gehen ins Alster. Ja. Das könnt ihr jetzt diskutieren. Genau, dann danke ich euch, dass ihr hier wart, und wir danken nochmal Corinna Linkhand. Ja.